WDR 5. Erlebte Geschichten. Ein ganz anderes Metier betreibt der Mann, der im September letzten Jahres 75 geworden ist. Karl Georg Schumann, genannt Charles, der nach vielen Stationen in vielen Ländern in München landete und eine Bar aufmachte, die heute Kultcharakter hat. Nicht genug damit, inzwischen stammen Barbücher aus seiner Feder, Bargläser konzipierte er mit namhaften Glashütten und auf Barhockern saß er Modell. Ich arbeite jetzt fast 40 Jahre in der Bar. Zuerst in der Harris Bar und jetzt schon über 33 Jahre in der Schumanns Bar. Seitdem hat sich natürlich sehr viel getan. Die Harris Bar in München, die es jetzt nicht mehr gibt, das war die erste Bar, die wirklich Erfolg hatte außerhalb eines Hotels. In einer Bar ist man zu Hause und muss nicht bleiben. Das heißt, man kann kommen und kann wieder gehen. Das kann man, wenn man zu Hause ist, ja meistens nicht. Ja. Da ist man an gewisse Regeln gebunden. Früher war es ja so, dass man, wenn eine Lokalität Bar hieß, dann war es meist anrüchig. Ja. Also mein Vater, der einfacher Bauer war, der hat sich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, dass er sich geschämt hat, aber er hat natürlich nicht gesagt, mein Sohn hat eine Bar, sondern er hat gesagt, mein Sohn hat ein Wirtshaus, was ziemlich erfolgreich ist. Und Wirtshaus hat jeder verstanden. Bar hätte jeder die Nase etwas gerümpft. Ich bin ja sehr früh von zu Hause weggegangen. Ich bin ja weggegangen, war ich nicht mal 10 Jahre alt. Also habe ich ganz schnell die Bindung an zu Hause verloren. Mittlerweile habe ich fast keine mehr. Obwohl es hier um die Ecke ist, fahre ich nicht hin, weil es deprimiert mich. Mehr oder weniger, und da bin ich auch nicht relaxed genug. Leben kann ich da gar nicht mehr. Der Älteste übernimmt ja den Hof, oder? Ich habe mich nie interessiert dafür. Bei uns war das aber auch nicht so streng. Seit Generationen hat immer derjenige den Hof übernommen, der sich am besten dazu geeignet hat. Und mein Bruder wollte das immer machen, war ganz klar, dass er das macht. Also ich wollte immer weg von zu Hause. Meine zweite Heimat ist Frankreich. Ich spreche sehr ordentlich Französisch, habe französisches Abitur gemacht. Viel später erst, da war ich schon über 30. Bin nach wie vor sehr viel in Frankreich, wenn es geht, oft nur das Wochenende. Ich habe mir schon immer vorgestellt, dass ich da auch leben könnte, aber da ist der Zug so ein bisschen abgefahren. Ich wüsste auch nicht, was ich jetzt momentan da machen sollte. Dann habe ich eine Ausbildung beim Auswärtigen Amt auch gemacht. Hätte ich mir gut vorstellen können, hätte aber nicht funktioniert. Ich habe ganz kurz gearbeitet bei einer Zeitung, habe ich ein Ding gemacht, ein Volontariat, weil ich Politik und Zeitungswissenschaften hier studiert habe. Ja, da hat man mit dem Telefon sehr viel gemacht und hat sich Notizen gemacht und dann hat man das zusammengeschrieben. Ich wäre ein schlechter Journalist geworden, ganz sicher. Ganz sicher, aber was mich immer gefesselt hat, fremde Sprachen. Ich spreche Englisch schlecht. Französisch ist sehr gut, Italienisch, Spanisch ordentlich und jetzt lerne ich Japanisch. Es gab, wie gesagt, außerhalb von Hotels kaum Gäste, die regelmäßig in Bars gegangen sind. In Italien, soweit ich das beobachte, gibt es ja die sogenannte Aperitif-Bar. Das heißt also, dass man, bevor man nach Hause geht, ein Aperitif zu sich nimmt. Meine Bargänger waren hauptsächlich Journalisten. Viele Schreiber, viele junge Schreiber, Menschen, die viel gelesen haben, also die damit schon umgehen konnte, aber der normale Bürger konnte mit einer Bar nicht umgehen. Meine Gäste, die kannten natürlich Hemingway und Pugowski und alles Leute, die Buñuel, die sehr viel in Bars gegangen sind und für die Bar sehr wohl lebenswichtig war. Man hat damals immer gesagt, naja, wenn ich zum Beispiel in Hamburg bin oder in Berlin bin oder in München bin, da gibt es eine Bar. Es gibt eine Bar. Da weiß ich, wenn mein Bekannter ausgeht, dann ist er da. Also man hat da nicht recht viel rumtelefoniert und hat gesagt, okay, ich schaue mal um 17 Uhr, 18 Uhr in die Bar und der sitzt da. Also es war selbstverständlich für diese Gruppe von Menschen. Ich sage immer, manchmal werden Bars benutzt, aber die haben sie genützt. Die haben sie genützt, die sind hingegangen, haben Leute getroffen, haben geredet mit denen, haben ihre Verabredungen gemacht und haben sich einen Trink nach dem Feierabend gegönnt. Es hat sehr lange gedauert, mittlerweile hat sich das auch ein bisschen verändert, Gott sei Dank, bis die sogenannte blaue Stunde, also die frühe Stunde am Abend, sich etwas mehr gefüllt hat. Also zuerst saß man immer alleine oder also standen alleine mit zwei Gästen hier in der Schumannsbar. Der Jörg Fauser begnadeter Trinker. Der fand das natürlich großartig. Ist ja auch tragisch ums Leben gekommen. War ja kurz vorher bei mir und dann ist er in die falsche Richtung gelaufen. Wondracek, ja, das waren schon Bargänger. Heinz Neuhaus, ein begnadeter Trinker und Bargänger. Ja. Für mich war es Arbeit, für die war es Mythos. Die haben schon die Bar gesucht auch. Es war wichtig für sie. Da war jetzt mal jemand, der annähernd auf ihrem Niveau reden konnte, der nicht nur Cocktails gemacht hat und Bier ausgeschenkt, sondern mit dem man mal auch mal ein paar vernünftige Worte wechseln konnte. Und die Bar war ja auch ein Loch, dunkel, war schon okay. Es gab immer nur Bratkartoffel-Rostbeef. Okay, die Bratkartoffel haben wir natürlich zentnerweise gemacht. Bratkartoffel ist was Wunderbares, macht ja niemand mehr. Wer macht noch Bratkartoffeln vernünftig? Ich habe immer behauptet, es kann nur ich ordentliche Bratkartoffeln machen, aber es können schon ein paar andere auch noch, aber da gehört auch Liebe dazu. Wir kochen Kartoffeln. Ja. Ich persönlich nehme keine festkochenden Kartoffeln. Ist natürlich einfacher, aber sie werden vorgekocht, also nicht roh. Und dann, großer Fehler beim Bratkartoffeln machen ist, immer Kartoffeln in kalte Pfannen mit lauwarmem Fett zu schmeißen. Das geht nicht, ob das jetzt festkochend ist oder eine mehlige Kartoffel, da wirst du bestraft. Also die Pfanne muss heiß sein, eine richtige Eisenpfanne wäre am besten, haben wir früher gemacht. Jetzt haben wir so Zwischending, ist nicht so gut, geht aber auch. Und dann muss das Öl richtig heiß sein und dann muss man aufpassen. Jede Kartoffel reagiert ja auch anders. Festkochende und mehlige reagieren anders. Sonst hast du entweder einen Brei, wenn du nicht aufpasst. Und bei der festkochenden, die sind glitschig und ölig entsetzlich. Die dürfen nicht zu früh gewendet werden, aber auch nicht zu spät. Also nicht so einfach. Ich nehme Pflanzenöl. Also was man nicht nehmen sollte, ist Olivenöl. Also das nehme ich gar nicht. Aber was man auch nicht nehmen sollte, es sei denn, sie machen für sich alleine, kannst du schon Butter natürlich nehmen, aber schmeckt natürlich dann besser. Aber ganz normales Pflanzenöl ist wunderbar dafür. Wir hatten natürlich ganz falsche Vorstellungen. Wir haben gedacht, also unsere Bar ist nur, war ja so am Anfang, nur mit Menschen, die mit dem Kopf hart arbeiten, für die machen wir eine Bar, war nicht so. Dann hat die Süddeutsche mal darüber geschrieben, ich hätte Menschen sehr gerne, die mit dem Kopf was machen, wahrscheinlich Fußballspieler. So war es aber auch nicht. Aber kann man natürlich so eine Bar nicht nur machen mit Leuten, die oder mit Menschen, die über das Leben nachdenken. Wenn also jeden Abend der Herr Neuhaus da sitzt, der Herr Wondracek, der Herr Eichinger, der damals viel da war und noch ein paar, die brauchen auch ein bisschen Glamour um sich. Und das war schon auch wichtig für uns. Und es ist aber dann eher in die andere Richtung gekippt, dass der Glamour nicht mehr da war, weil der Glamour hält sich ja immer nur kurz und dann geht er wieder in die neue Location. Und dass die Journalisten auch allmählich starben oder weggingen. Es gingen sehr viele nach Berlin von den jungen Leuten. Das war eine schwierige Zeit für uns. Aber irgendwann haben wir es dann doch hingekriegt. Die Journalisten haben zu mir gesagt, als ich hier in der Harrisbar gearbeitet habe, das habe ich ja während meines Studiums gemacht. Du bist ein exzellenter Barmann, aber eine eigene Bar solltest du nicht machen, das kannst du gar nicht. Aber du bist kein Geschäftsmann, gut, also das war meine Aussage. Aber ich hatte da kein Problem damit, weil ich wollte das sowieso keine machen. Dann gab es irgendwann mal einen sogenannten Geldgeber, der hat mich ein bisschen überrumpelt und der hat gesagt, komm, mach eine eigene Bar, du verdienst sehr viel Geld. Also wegen Geld habe ich es aber trotzdem nicht gemacht. Und dann kannst du immer noch machen, was du willst, aber du kannst doch nicht jetzt, damals war ich schon 40, du kannst doch nicht mit 40 jetzt nochmal nach, ich wollte nach Paris gehen und wollte eigentlich in Paris bei Grosser studieren an der Sciences Politique, an der Universität von Paris, an der politischen Universität. Und irgendwann habe ich plötzlich eine Bar gehabt, haben noch ein paar Leute auf mich eingeredet und dann habe ich eine Bar gehabt. Also eine so große Sehnsucht war nicht da, sondern ich war eigentlich überfordert vom ersten Augenblick an. Ich ging sehr gerne in Bars, ich war nie ein Trinker, bin immer noch kein Trinker, sonst würde ich nicht hier sitzen. Also ich bin diszipliniert, es gibt ja viele Gelegenheiten, um zu trinken. Also eigentlich hat man den ganzen Tag oder die Nacht hat man immer einen Grund, um zu trinken. Im Sommer, weil man durstig ist, weil man was feiern will, weil man schlecht drauf ist, weil man vielleicht einen miesen Tag hatte. Und dann gab es nochmal einen großen Einschnitt, als wir hier umgezogen sind. Da habe ich mir dann auch kurzfristig überlegt, ob es Sinn macht. Es gab auch sehr viele Freunde, die mir abgeraten haben. Die haben gesagt, zu groß, das schmeißt du nicht, das war auch wahnsinnig teuer in der Ablöse und so weiter und so fort. Aber dann habe ich es doch schließlich und endlich gemacht, ja? Und im Nachhinein muss man natürlich schon sagen, es weinen immer noch viele dem alten Schumanns nach, immer noch. Ja? Ich nicht, aber ich würde dem auch nicht nachweinen hier, sondern für mich ist das ein Arbeitsplatz, wo ich sehr gerne hergehe. Das ist sehr, sehr wichtig, weil ich denke, wenn man in unserem Beruf arbeitet, muss man auch gerne hier hergehen. Also wenn ich jetzt gar nicht mehr hergehen wollte, dann wird es schwierig. Es war nochmal eine außergewöhnliche Herausforderung, hier so eine große Bar mit Restaurant und Garten und weiß der Teufel alles zu machen und das zumindest zum Erfolg zu führen oder nicht unterzugehen. Weil wenn man Plätze wechselt, ist es immer schwierig, also keiner mag sie. Einen neuen Platz mag niemand. Den mag der Mitarbeiter nicht, der mitgeht, obwohl er unbedingt darauf dringt, dass man wieder weitermacht. Und es mag ihn schon gar nicht der Gast. Als wir hier angefangen haben, weiß ich noch heute, stand ich mit meinem Freund, dem Architekten hier, und haben uns das neue Schumanns angeguckt. Und haben gedacht, super Laden, haben auch einen tollen Laden gemacht. Aber überhaupt nicht realisiert, wie schwierig das eigentlich zu machen ist in dieser Größenordnung. Haben auch einige Fehler gemacht, also die Lautstärke, das Licht, alles so Dinge, die schon stimmen müssen, aber die natürlich in so einem großen Raum ganz, ganz schwierig zu realisieren sind. Und dann meine alten Bargäste waren also, haben geschimpft, haben gesagt, das sieht aus wie der Plenarsaal in der Ostzone. Ja. Und dann habe ich ein paar böse Briefe gekriegt, ein paar Leute geschrieben, jetzt hat er endlich sein Marmor an der Wand, der wollte ja immer, ist ja eigentlich ein verkappter Jesuit, jetzt soll er sein scheiß Marmor nehmen auf Bayerisch und soll verschwinden. Ja. Am Anfang sind natürlich alle gekommen, weil es neugierig war. War neugierig, was hat er denn Neues gemacht? Die Münchner Zeitungen waren mir damals nie wohlgesonnen. Ne? Mittlerweile hat sich das auch verändert. Und dann kamen ganz junge Leute und haben sich das angeguckt, haben nichts gesagt und sind wieder gegangen. Dann habe ich mir gedacht, wir haben schon vieles falsch gemacht hier. Aber es hat trotzdem funktioniert. Und berühmt sind wir auch geworden. Durch diesen Laden sind wir also international anerkannt worden. Das muss man einfach sagen. Das war man mit dem Alten nicht. Alte Schumanns war zwar auch bekannter, aber in Insiderkreisen. Aber mittlerweile hat sich das natürlich auch verändert, weil jetzt sind wir schon international eine Bar, auf die man guckt. Ich habe überhaupt keinen Respekt mehr von Menschen. Den habe ich verloren, seit ich hier arbeite. Ich denke mir, eigentlich sollten wir aussterben. In einer Bar kann man auch zum Menschenfeind werden. Weil die Menschen nicht mehr Respekt voreinander haben, weil sie die einfachsten Dinge nicht realisieren. Es gibt ja viele Dinge, wenn jemand ein bisschen Grips im Kopf hat, dann gibt es ja Dinge, die sieht er einfach. Und die respektiert er oder daran hält er sich. Richtlinien, können Sie sagen, wenn Sie wollen. Da gibt es immer weniger Menschen. Zu laut, unterbrechen. Im alten Schumanns gab es sehr viele davon, die denken, weil sie, was weiß ich, wer sind sie, können das kaufen oder können dich wieder, Mario Adolf sagt, ich scheiß dich mit Geld zu. Und das hat es bei uns nie gegeben. Wir haben nie Leute akzeptiert, die sich schlecht benommen haben. Wir haben uns auch manchmal schlecht benommen, wir waren sehr jung damals und sind mit vielen Dingen überhaupt nicht klargekommen. Hier haben wir fast keine Probleme, nicht nur, weil es größer ist, sondern weil wir versuchen, ich will es jetzt nicht Respekt nennen, aber wir versuchen schon, Menschen einfach nicht schlecht zu behandeln. Egal, wie er sich uns gegenüber benimmt. Natürlich haben wir ein paar Leute, mit denen wir sehr gut können. Ich konnte mit dem Eichinger sehr gut, habe ihm aber auch gesagt, Schluss jetzt, weiter geht's nicht. Dann hier, weil es so groß ist, haben wir natürlich noch ganz andere Schichten von Menschen. Hier haben wir auch wirklich sehr viele Fußballspieler, die kommen. Aber der kriegt jetzt nicht einen besonderen Platz oder der wird jetzt vielleicht eine Spur besser oder schneller bedient als jemand anders, aber eigentlich nicht. Im Gegenteil, wir versuchen, ihn abzuschirmen. Schumanns ist eine Marke, Schumanns ist eine Marke. Darum ist es auch so schwierig. Ich bin ja auch etwas älter schon. Wir denken immer wieder darüber nach, wie es weitergehen soll. Meine Mitarbeiter momentan, sieht es nicht so gut aus, weil es ist ja immer schwierig, so einen großen Laden weiterzuführen. Da kannst du auch nicht verkaufen, weil wer will sowas kaufen, wenn der Schumann nicht mehr da ist. Das funktioniert auch nicht. Ich könnte auch ohne das Schumanns leben. Ohne Problem. Überhaupt kein Problem. Aber ich könnte nicht ohne Arbeit leben. Also ich könnte nicht leben, obwohl ich sehr erfolgreiche Bücher geschrieben habe, zwei im Kopf habe, die ich eigentlich nur schreiben kann, wenn ich wirklich mal auch ein Jahr Auszeit nehmen würde. Denke ich, werde ich das nicht machen, sondern ich bin mittlerweile so weit, dass ich denke, es wird sich schon irgendwie von selber lösen. Ich habe das Glück, dass ich wirklich unglaublich fit bin, was ja auch nicht jeder ist in meinem Alter oder sehr wenige. Ich gehe jede Woche zweimal nach Boxen. Das gibt mir Kraft, das macht mich zufrieden. Müde mittlerweile natürlich auch. Also wenn ich jetzt eine Stunde zum Boxen gehe, was ich zweimal in der Woche mache, dann bin ich müde. Ganz einfach. Müde muss mir eine Stunde ausruhen. Ne? Das macht unheimlich Spaß. Also ich gehe jetzt nicht hin, um irgendjemanden einen auf den Kopf zu schlagen, ne? Sondern sich auszuloten. Wie schnell bin ich noch? Ich werde da immer falsch interpretiert. Eigentlich wollte ich nie in der Bar arbeiten. Ne? Ich bin also nicht derjenige, der Bars machen wollte. Ich wollte eigentlich reisen, schreiben. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, es war wahrscheinlich schon immer auch eine Sehnsucht da, sowas zu machen. Das waren für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten die Erlebnisse des Barkeepers Charles Schumann. Sein Leben zum Schütteln hat Herbert Hofen aufgezeichnet. Wenn Sie mögen, Erlebte Geschichten wieder am kommenden Sonntag, dann mit dem Rennfahrer und Autobauer Erich Bitter aus Ennepetal. Sonntag 18.05 Uhr und 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.